Мы завершаем нашу неделю поста и молитвы. Wir beenden unsere Gebets- und Fastenwoche. Это было классное время. Das war eine tolle Zeit. Klasse Zeit. Klasse Zeit. Хотя моей плоти это не нравилось. Obwohl es meinem Fleisch nicht so gut gefallen hat. Твоей тоже не нравилось. Und deinem Fleisch auch bestimmt nicht. Никакой плоти не нравится. Also niemand, keinem Fleisch hat es gefallen. Когда ты постишься. Wenn du fastest. И нам не нравится как плоти, как людям. Also uns gefällt das nicht, die im Fleisch sind und als Menschen. Но это очень нужное время. Aber das ist eine sehr wichtige Zeit, notwendige Zeit. Как для тела, wie für den Körper, так и для духа. So auch für den Geist. Да? Это очень-очень важное время. Das ist eine sehr wichtige Zeit. И уже вот врачи, они все больше говорят о том, что телу нужно поститься. Und schon sagen mehr und mehr Ärzte, dass man im Körper fasten soll. И, ты знаешь, это реальный так, реальный weißt факт. Du, das ist eine reale Tatsache? Может быть, в первые три дня тебе не нравится очень. Vielleicht in den ersten drei Tagen gefällt das dir nicht so sehr. Но на третий день поста ты ощущаешь что-то. Aber am dritten Tag des Fastens spürst du etwas. Обычно это третий день. Also zu gewöhnlich ist es am dritten Tag. Knickpunkt происходит. Also es gibt da so einen Knickpunkt. И ты ощущаешь легкость. Und du fühlst eine Leichtigkeit. Эйфория даже определенная. Sogar eine bestimmte Euphorie. Потому что эти шлаки, все эти вот твои химию, которую ты насобирал, она выходит. Denn alles das, diese ganzen Schlacken, dieses ganze chemische Zeug, was du da gesammelt hast, das kommt raus in den ersten drei Tagen. И когда ты пьешь много воды, und wenn du sehr viel Wasser trinkst, твой организм очищается, dann reinigt sich der Organismus. Приходит легкость в тело, es kommt die Leichtigkeit in deinen Körper, работоспособность повышается, deine Arbeitstätigkeit erhöht sich, и ты замечаешь определенную легкость во всем. Und du spürst in allem eine bestimmte Leichtigkeit. Это обновление. Das bedeutet das ist eine Erneuerung. Перезагрузка. Das ist das nochmal neu aufladen. Физически даже ты это ощущаешь. Sogar physisch spürst du das. Это классно делать именно в начале года, когда мы покушали хорошо на Сильвестр. Und das ist genau gut zu machen gleich im ersten, also im Anfang des Jahres, wenn wir Silvester gut gegessen haben. Viele haben gut gegessen, ne, am Silvester. Vielleicht zu gut. И поэтому классно сделать время поста. Deswegen ist es klasse, diese Fastenzeit zu machen. И это, конечно, не главное для тела, но und natürlich ist das nicht das Wichtigste für den Körper, aber ist auch wichtig. Главное, что происходит в твоем разуме и в твоем духе. Aber wichtig ist das, was in deinem Verstand und in deinem Geist passiert. И когда я говорю о посте и молитве, und wenn ich über das Fasten und über das Gebet rede, это означает, что Иисус нужен мне больше, чем еда. Das bedeutet, dass ich Jesus mehr brauche als das Essen. Я говорю, Иисус, ты мне больше нужен, чем моя еда. Ich sage, Jesus, ich brauche dich mehr als mein Essen. Иисус, ты больше мне нужен вообще, чем вот все, все, все. Jesus, ich brauche dich mehr als überhaupt alles andere. Что если Иисуса не будет? Denn wenn Jesus nicht da ist, а все коту под хвост. Dann ist alles umsonst. Все умсонст, амен. Вообще ничего не надо. Dann braucht man überhaupt nichts. И поэтому мне Иисус больше нужен. Deswegen brauche ich Jesus mehr. Чем рост церкви? Als Wachstum der Gemeinde? Чем даже мое здоровье? Sogar ist mir wichtiger als meine Gesundheit. Амен. Amen. Ты знаешь, когда Иисус это знает? Weißt du, und wenn Jesus es weiß, он не задерживает свои благословения, dann hält seine Segen nicht zurück. В том числе и здоровье. Und auch die Gesundheit unter anderem. Потому что он сказал, я пришел, чтобы вы жизнь имели. Denn er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. А не болезни. Und nicht Krankheiten. Amen. Amen. Он пришел, чтобы мы жизнь имели. Er hat gekommen, damit wir Leben haben, damit wir Gesundheit haben. И творчество имели. Und damit wir die Kreativität haben und auch Erfolg. Deswegen sollten die Christen fasten. Weil Jesus gefastet hat. Die erste Gemeinde hat gefastet. Apostel haben gefastet. Und die Bibel lehrt uns zu fasten. Deswegen ist es klasse zu fasten. Sag Amen. Amen. И я увидел, что многие тысячи христиан постятся именно во вторую неделю года. Und ich habe gesehen, dass genau in der zweiten Januarwoche viele Christen fasten. Это интересно. Das ist interessant. Мы не договаривались. Wir haben nicht abgesprochen. У христиан нету Рамадана. Bei den Christen gibt es keinen Ramadan. Amen. Amen. Но вот почему-то многие постятся именно вторую неделю. Aber aus irgendeinem Grund fasten viele die zweite Woche des Jahres. Иначе это, наверное, Дух Святой. Vielleicht ist es der Heilige Geist, который так вот устраивает. Der das so einrichtet. И тело Христово, оно постится. Und das Leib Christi fastet. Halleluja. Halleluja. Я позвонил отцу вчера. Ich habe meinen Vater gestern angerufen. Und wie sich herausgestellt hat, die fasten auch in ihrer Gemeinde. Und er fastet auch. Weißt du, wie alt er ist? 90. Er ist 90 Jahre alt. 90 Jahre alt. Und er fastet. Und er fastet. Wow. Wow. Три раза в неделю у них богослужение. Dreimal in der Woche haben sie Gottesdienst. В среду. Mittwochs. В пятницу. Freitags. В воскресенье. Am Sonntag. И он приходит на служение. Und er kommt zum Gottesdienst. Эй. И ты знаешь, вот эта жизнь, она просто вот для меня это пример. Für mich ist sein Leben einfach ein Beispiel, ein Vorbild. Это мой герой. Das ist mein Held. Мне не нужны никакие Джеймс Бонды. Ich brauche keine James Bonds. У меня есть мой Джеймс Бонд. Ich habe meinen eigenen James Bond. Halleluja. Halleluja. И моя мама, она уже на небесах. Die ist schon im Himmel. Это мои герои. Das sind meine Helden. И лучших нету больше. Und die besseren gibt es nicht. И если ты спросишь меня, в чем секрет вот его долгожительства? Und wenn du mich fragst, was ist das Geheimnis von seinem langen Leben? Я точно скажу тебе. Ich kann das dir ganz genau sagen. Что это не была комфортная жизнь. Dass das nicht ein komfortables Leben war. Это не было секретом. Das war kein Geheimnis. Okay. Das ist nicht das Geheimnis. Нельзя сказать, что у него была комфортная жизнь. Man kann nicht so sagen, dass er ein komfortables Leben hatte. И это не его секрет. Das ist nicht sein Geheimnis. Нелегкая жизнь. Er hatte kein leichtes Leben gehabt. Но знаешь, она была интересная жизнь. Aber weißt du, es war ein interessantes Leben. Потому что многие живут, может быть, долго. Denn manche leben vielleicht lange. Но неинтересно. Aber langweilig. Мне кажется, что важно жить не только долго. Also für ich, bei mir kommt das so vor. Also ich denke, dass es nicht wichtig. Nicht so wichtig ist. Also es ist nicht so wichtig, lange zu leben. Sondern auch interessant zu leben. Amen. Amen. И то, и другое надо. Man braucht das und das andere. Правда? Nicht wahr? Ты хочешь жить долгую жизнь? Willst du ein langes Leben? Ну, кто еще хочет? Also, wer will von euch noch ein langes Leben? Не все, ну ладно. Also, nicht alle, okay. Okay, отдай okay. мне тогда все. Dann gib mir die ganzen Leben. А кто хочет счастливо жить? Счастливо. Wer will glücklich leben? Счастливо. Толкни соседа, счастливо. Also, tu mal deinen Nachbarn anstupsen und sagst glücklich. Есть такая поговорка, знаешь, как... Es gibt ein Sprichwort. Они жили 63 года вместе. Die haben 63 Jahre zusammen gelebt. Из них 60 вместе и 3 года счастливо. Von denen 60 zusammen und 3 Jahre glücklich. Да? Это не наше правило, okay? Das ist nicht unsere Regel, okay? Мы если 63, то все 63 хотим счастливо. Also, wenn wir 63 haben, dann wollen wir 63 Jahre auch glücklich sein. И у папы моего не было, знаешь, вот счастливого детства, как некоторые думают. Weißt du, mein Vater hat keine glückliche Kindheit gehabt, wie manche denken. Психологи сегодня говорят, самая вот суть жизни в детстве. Also die Psychologen behaupten oder sagen, dass der ganze Kern des Glücklichseins ist im in der Kindheit. Было счастливое детство, angelegt in der Kindheit. Все будет счастливое. Also wenn deine Kindheit glücklich war, dann wird alles andere auch glücklich. Если детство закосил, плохо прошло, все. Und wenn die Kindheit richtig schlecht war, dann wird alles andere auch in den Bach gehen. Неправда. Das stimmt nicht. Неправда. Ну, смотря на жизнь моего отца, неправда. Also wenn ich auf das Leben von meinem Vater schaue, dann stimmt das nicht. У него было очень несчастливое детство. Der hat eine sehr unglückliche Kindheit. Потому что это было детство в голоде. Denn das war eine Kindheit unter Голод. Hunger. 30er годы. 30er Jahren. На Украине. In der Ukraine. Голод. Hungernot. Голодомор. Люди мёрли тысячами. Also die Menschen sind gestorben vom Hunger. Они ели кору с деревьев. Die haben sogar das von den Bäumen, die, wie heißt das gerade? Also Rinde gegessen von den Baum. Это было такое вот у него детство. Also so eine Kindheit hatte er. Постоянно в голоде. Ständig gehungert hat er. И это было проклятие. Das war ein Fluch. Которое пришло, между прочим, из-за революции. Durch die Revolution gekommen ist. Знаешь, земля проклята. Denn die Erde war verflucht. Когда она пропитывается кровью. Wenn sie mit dem Blut getränkt wird. Невинных людей. Von den Menschen, die unschuldig sind. И эта кровь невинных людей, она орёт к Богу. Und dieses Blut von den unschuldigen Menschen, das spricht, das schreit zu Gott. И поэтому Бог говорит, проклята земля за тебя. Deswegen sagt Gott, wegen dir ist die Erde verflucht. Человек грешит, и земля проклинается. Der Mensch sündigt und die Erde wird verflucht. И тогда она не дает ему плода, урожая. Und dann gibt sie ihm keine Ernte und keine Frucht. И представляешь, на Украине. Und stell dir vor, in der Ukraine. Чернозем. Das ist eine sehr gute Erde. Житница, там все растет. Все, also палку посадил, растет. Dort wächst normalerweise alles. Du kannst etwas pflanzen und es wächst. А люди мрут от голода. Aber die Menschen sterben vor Hunger. Потому что люди убивали друг друга. Weil die Menschen einander umgebracht haben. Убивали своих отцов. Die haben ihre Väter umgebracht. Разрушали церкви. Die haben die Gemeinden zerstört. Царя убили. Die haben den König, den Zaren umgebracht. И Бог проклял эту землю. Und Gott hat diese Erde verflucht. Okay. И вот в таком, okay. В такой стране жил мой отец. Und in so einem Land wohnte mein Vater. Also der ist in der Ukraine geboren. Его папа, то есть мой дед. Und sein Vater, also mein Großvater, он был председатель колхоза. Er war der Vorsitzende von einer Kolchose, oder Direktor. Да? Ну, можно так сказать. Самый толковый мужик в деревне был. Also der verständnisvollste Mann in der Kolchose. Его расстреляли. Man hat ihn erschossen. Потому что он однажды домой принес, это был... Как это называется? Овёс. Weil er eines Tages nach Hause Getreide mitgebracht Hafer. Hat. Also Hafer. Hafer, stimmt? Haferbrei? Овёс. Ja. И это вообще-то еда для лошадей. Eigentlich ist es das Essen für die Pferde. И он взял с собой домой, потому что дети дома голодные. Und er hat das mit nach Hause genommen, weil die Kinder zu Hause gehungert haben. Его расстреляли. Und man hat ihn erschossen. Okay. И вот отец вырос без отца. So wuchs mein Vater ohne seinen Vater. Но, ты знаешь, его жизнь, она стала жизнью для благословения для многих людей. Aber weißt du, sein Leben wurde zum Segen für viele andere Menschen. И это не была качественная еда, как Und некоторые говорят. Und das war nicht qualitativ gutes Essen. Надо же хорошо кушать, чтобы долго жить. Man muss doch gut essen, damit man lange lebt. Ну да, неплохо. Ja, das ist nicht schlecht. Кушай хорошо. Natürlich solltest du gut Я essen. Я тоже люблю хорошо Also ich кушать. Mag es auch gut zu essen. Качественно кушать. Ich mag qualitativ Но gutes Essen. Но это не essen. Секрет долгой жизни, друзья. Aber das ist nicht das Geheimnis von einem langen Leben. И не спорт тоже. Und nicht der Sport auch. Dazu Бегай, gesagt, молодец, давай. Jogge, wenn du es fitness. Geh ins Fitnessstudio. Я тоже зарядку утром делаю. Also ich mache auch in der Früh Gymnastik. Но не это секрет долгой жизни. Aber nicht das ist das Geheimnis vom langen Leben. Amen, друзья. Amen, meine Freunde. И эта долгая жизнь, она не от хорошей еды, не от хорошего детства. Und dieses lange Leben stammt nicht von einer guten Kindheit und vom guten Essen. Может быть, ты думаешь, легкая работа. Vielleicht denkst du dir, vielleicht hat er eine leichte Arbeit gehabt. Нет. Nein. Ну, представь себе, 10 лет труд армии. Also stell dir vor, 10 Jahre von dem Arbeitslager. Arbeitslager – это лес валить. Also das heißt, der hat... Лес. Der hat als Holzfäller gearbeitet. Holzfäller, genau. 10 лет. Also 10 Jahre lang. А потом 30 лет на шахте. Und dann 30 Jahre in der Bergschacht. Kohlenwerk. Also Kohlenwerk. И это работа под землей. Und das ist die Arbeit unter der Erde. И он работал, он был электрик. Er hat dort gearbeitet, er war ein Elektriker. Но почему-то постоянно что-то все выдумывал, изобретал. Aber er hat immer irgendwas zu Hause ausgedacht. Nicht zu Hause, in der Arbeit. Also in der Arbeit etwas erforscht, etwas ausgedacht. Also er wurde zu einem Erfinder. Да. Он получал грамоты, премии за свои какие-то изобретения. Das heißt, er hat Diplome, Auszeichnungen bekommen für seine Erfindungen. Это его просто, ну, вот Бог давал ему. Das hat ihm einfach Gott gegeben. Ему это нравилось. Und das gefiel ihm. И вот такая вот жизнь. Und so ein Leben hatte er. Которая прошла на крайнем севере. Это совершенно край. Das war auf dem praktisch auf dem äußersten ja Sibirien. Also Polarkreis. Там в 50 лет уже люди уходят на пенсию. Dort gehen die Menschen schon mit 50 in die Rente. Потому что в 60 обычно заканчивается жизнь. Denn zu gewöhnlich ist mit 60 das Ende schon das Leben schon zu Ende. Знаешь, но вот есть секреты, почему люди долго живут. Aber es gibt Geheimnisse, warum die Menschen so lange leben. И хорошо, когда у тебя легкая работа, но не это секрет. Es ist gut, wenn du eine leichte Arbeit hast, aber das ist nicht das Geheimnis. И также это не то, что у тебя мало стресса. Und das ist auch nicht das, wenn du wenig Stress hast. О, важно иметь мало стресса, я согласен. Das ist wichtig, wenig Stress zu haben. Ну, знаешь, даже если много стресса. Aber weißt du, auch wenn du viel Stress hast, если Бог благословляет, wenn Gott segnet, будешь жить 90 лет. Dann wirst du 90 Jahre lang leben. Amen. Amen. Потому что у папы было много стресса. Denn mein Papa hatte viel Stress gehabt. Можешь себе представить, да? Куча du детей. Du kannst dir vorstellen. Куча детей у него. Eine Menge von Kindern. У кого-то один ребенок уже столько стресса, что Jemand hat ein Kind und hat schon bereits so viel Stress. Я думаю, может, поэтому у него столько стресса, что один. Ich denke mir, vielleicht hat er deswegen so viel Stress, weil er nur ein Kind hat. Если бы было два, было меньше. Also wenn er zwei hätte, dann wäre es mehr weniger Stress da. Так что, друзья, на одном ребенке не останавливайтесь. Also meine Freunde, bleibt nicht bei einem Kind stehen. Да, два, там где два, есть три, четыре. Also wo zwei sind, dort sind drei und dort sind vier. И стресса меньше. Und dann gibt's weniger Stress. Okay, нет, шучу. Also однако, вот при всей этой, при всей его вот служении, у него было несколько церквей. Aber bei, trotzdem bei so viel Diensten, er hat mehrere Gemeinden geleitet. Несколько церквей. Also er hat mehrere Gemeinden. Это был огромный район. Das war ein Riesengebiet. Коми СССР. Das war Коми СССР. Коми СССР. Das ist fast wie Bayern. И такой вот обслуживал, ну, он ездил по церкви. Und so hat er diese Gemeinden bedient, dort hat er auch gedient. А за ним охотилось КГБ. Und er wurde immer gejagt von KGB. KGB. Это был блокбастер, жизнь блокбастера. Also das war ein Leben von einem, also wie im Blockbuster. Да, как блокбастер. Можно было снимать голливудский фильм. Also man hätte dort einen Hollywood-Film machen können. У них были тайные стычки, тайные такие встречи. Also die haben solche geheimen Treffen gehabt. У них были коды свои. Die haben solche Codes gehabt. Как они встречаться должны, где встречаться. Also wie sie sich treffen sollen, wo sie sich treffen sollen. За ними постоянно следили. Also man hat sie immer verfolgt und hat sie immer ausgespäht. И отец мог попасть каждый день в тюрьму. Und mein Vater könnte, hätte jeden Tag ins Gefängnis landen können. И, знаешь, ты можешь иметь хорошую еду. Weißt du, du kannst ein sehr gutes Essen haben. Ты можешь иметь легкую работу. Du kannst leichte Arbeit haben. Счастливое детство. Eine glückliche Kindheit. И спортом заниматься. Und Sport день. Machen. А потом раз в 50, в 60 умереть. Und dann plötzlich, zack, mit 50, 60 sterben. А кто-то имеет все вот эти вот недостатки жизни. Aber jemand hat all diese unvorteilhaften Dinge in seinem Leben. Много стресса. Viel Stress. Много работы. Viel Arbeit. Много служения. Viel Dienst. И живет 90. Und lebt 90 Jahre. Ходит в церковь. Kommt in die Gemeinde. Постится со всеми. Fastet mit allen. Радуется жизни. Freut sich an das Leben. Я никогда не слышал, чтобы он чего-то говорил, такой вот ропот. Ich habe noch nie von ihm gehört, wie er gemurrt hat. Dass etwas sowas von seinem Mund rauskommt. Oh, es ist alles schlecht. Also ich sage es euch ehrlich, sowas gab es nie. Und ein langes Leben haben Menschen, die dankbar sind. Aber es gibt noch ein Geheimnis. Sag mit mir ein Geheimnis. Lass uns mal 5. Mose Fünf einschalten. 5. глава, 16 стих. Also 5. Kapitel, Vers 16. Здесь секрет. Da steckt ein Geheimnis. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Oh, смотри, как Бог говорит. Schau her, wie Gott hier spricht. Damit du lange lebst und dass es dir gut ist. Beides. Okay. Damit du lange lebst und es dir gut geht. Ну, фрусишь, bitte. Ah. Чтобы хорошо было на земле твоей и чтобы дни твои продлились. Okay. Вот Бог хочет, чтобы у тебя долгая была жизнь и хорошая жизнь. Also Gott möchte, dass du ein langes Leben hast, aber auch ein gutes Leben. Amen. Amen. Ну вот секрет. Aber da steckt das Geheimnis. Und das ist das 5. Gebot. Aber sie ist das 1. Mit einer Verheißung. Mit einem Bonus. Mit einem Bonus sozusagen. Also du hast ja diese Gebote, wo steht, du sollst keine anderen Götter haben, außer mir. Du sollst dir keine Idole machen. Du sollst den Namen des Gottes nicht einfach so aussprechen. Und dann plötzlich ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir gut geht. Вот это Zusatz, этот Бонус. Das ist dieser Zusatz, dieser Bonus. Он первый здесь. Das ist der erste hier. Почему интересно? Wieso ist das so? Interessant. Бог именно только в этой заповеди дал бонус. Gott hat genau aus irgendeinem Grund genau in diesem Gebot diesen Bonus gegeben. Он увидел, вот первая заповедь, которая касается людей, это почитай отца и мать. Also das ist das erste Gebot, was Menschen anbetrifft, heißt ehre deine Mutter und dein Vater. Первые 4 заповеди не касаются тебя и Бога. Also die ersten 4 Gebote, die betreffen dich und Gott. 4 заповеди. Also sind 4 Gebote. А остальные 6. Und die restlichen 6. Они касаются людей. Sie betreffen Menschen, отношения. Also Beziehungen. Okay, вот первая заповедь из людских заповедей. Also der erste Gebot aus den menschlichen Geboten касается семьи, betrifft die Familie, родители, die Eltern и детей. Und die Kinder. Потому что это суть. Denn das ist der Sinn. Ячейка общества. Das ist der Hauskreis семья. Oder das, ja, das Familie. Семья. Это цели der Gesellschaft. Das там, ist, ja. Там начинается жизнь. Dort fängt das Leben an. Поэтому Бог говорит, отца и мать почитай. Deswegen sagt Gott, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. И будешь иметь долгую жизнь. Und du wirst ein langes Leben haben. Знаешь, долгую жизнь имеют послушные люди. Weißt du, ein langes Leben haben Menschen, die gehorsam sind. И им благо, им хорошо. Und es geht ihnen gut. Я это видел в жизни папы. Ich habe das am Leben meines Vaters ja gesehen. Он почитал своего отца. Er hat seinen Vater geehrt. И он всегда почитал своего духовного отца. Und er hat auch immer seinen geistlichen Vater geehrt. Своего пастора. Seinen Pastor. И никогда не говорил ничего плохого. Er hat nie etwas Schlechtes über ihn gesagt. И он был всегда благодарен. Und er war immer dankbar. Я стараюсь так же делать. Und ich versuche es genauso zu tun. Я стараюсь быть всегда благодарным. Ich versuche immer dankbar zu sein. Стараюсь всегда почитать отца и мать. Ich versuche immer Vater und Mutter zu Сейчас ehren. Уже папу только. Jetzt nur noch Vater. И я считаю очень важным почитать пастора своего. Und ich finde, dass es wichtig ist, meinen Pastor zu ehren. У меня есть пастор. Also ich habe einen Pastor. Он в Москве. Der ist in Moskau. Мы с ним уже давно не общались. Wir haben uns schon lange keinen Kontakt miteinander gehabt. У меня своя церковь. Ich habe meine Gemeinde. У него своя церковь. Er hat seine eigene Gemeinde. Да. Ja. Но когда кто-то открывает рот. Aber wenn jemand seinen Mund aufmacht, пастора, in die Richtung von meinem Pastor, известный, er ist sehr berühmt, deswegen lieben es viele, über ihn zu plappern. Aha, рот, aber wenn jemand seinen Mund aufmacht, in meiner Gegenwart, говорю, ich sage, mach deinen Mund zu. Weißt du, obwohl es meine Freunde sind, die mir sehr nah sind. Eines Tages saßen wir so miteinander in einem Lokal. Also zwei sehr wichtige Pastoren aus Deutschland. Die sind berühmt und sind wichtige Leute. Und die fingen an, über meinen Pastor zu reden. Und er sagte zu ihm, Jungs, тихо. Seid leise. Это мой пастор. Das ist mein Pastor. А что он тебе сделал? Was hat er dir denn getan? Он что тебе денег дал? Was hat er dir Geld gegeben? Нет. Nein. Он что тебе особенно благословил? Hat er dich besonders gesegnet? Конечно, благословил. Natürlich hat er mich gesegnet. Ну вообще-то он даже меня не сочетал. Überhaupt, er hat mich nicht, er hat meine Hochzeit nicht, wie heißt das, getraut. Да, это был другой человек. Das war ein anderer. Я спасся не через него. Ich bin nicht durch ihn errettet worden. У меня есть другой человек, который меня спас. Ich habe einen anderen Menschen, der zu mir gepredigt hat, der mich gerettet hat. И вообще-то ничего особенного мне не сделал. Und überhaupt, er hat mir nicht etwas Besonderes gemacht. А что ты его защищаешь? Und wieso verteidigst du denn ihn? Потому что он мой пастор. Weil er mein Pastor ist. Мой духовный отец. Das ist mein geistlicher Vater. Точка. Punkt. И никто никогда не посмеет в моем присутствии говорить о нем что-то плохое. Und keiner wird jeweils in meiner Gegenwart etwas gegen ihn sagen können. Вот это отношение к своему отцу, к своим родителям. Und diese Haltung zu seinem Vater, zu seinen Eltern. Она дает долгую жизнь. Das gibt dir denn das lange Leben. Потому что Бог внимательно смотрит, как denn мы говорим, Gott, что denn мы Gott, говорим. Gott schaut ganz aufmerksam auf das, was wir reden. И вот это посвящение также Богу. Und diese Hingabe ebenfalls Gott gegenüber. Отдаешь свою жизнь Господу. Du gibst dein Leben dem Herrn. Она обеспечивает и гарантирует тебе долгую жизнь. Also sie sorgt um dich, sie гарантiert dir ein langes Leben. Amen. Amen. Потому что Бог очень внимательно смотрит на твою Denn жизнь. Gott achtet ganz aufmerksam auf dein Leben. Иногда люди отдают Богу только начало своей жизни. Manchmal geben die Menschen nur den Anfang ihres Lebens. И конец. Und das Ende. Их принесли в церковь, крестили. Man bringt sie in die Gemeinde, man tauft sie. И в конце их тоже принесли, только уже мертвых в церковь. Und am Schluss bringt man sie nur schon, aber als tote И Menschen. Отпели их там. Dann besingt man sie. А все, что было посередине, Und alles, was in der Mitte ist, это было все. Das war Но nichts. Только не Божие. Aber das war alles, aber nicht, was Gott anbetroffen hat. Люди так, начало и конец Богу отдали. Und so geben die Menschen nur bloß den Beginn ihres Lebens und das Ende. Остальное себе забрали. Und den Rest nehmen sie sich selbst. И, знаешь, Бог, он хочет, чтобы ты жил. Und weißt du, Gott möchte, dass du lebst. Чтобы ты долго жил. Dass du lange lebst. Ты счастливо жил. Und dass du glücklich lebst. И поэтому он дает заповедь. Deswegen gibt dir das Gebot hier. Как защиту. Als ein Schutz. Okay, защита твоей жизни. Das ist der Schutz für dein Leben. Защита твоей семьи. Das ist der Schutz für deine Familie. Защита нашего общества. Das ist der Schutz für unsere Gesellschaft. И это гарантия благословенной жизни. Und das ist die Garantie für ein gesegnetes Leben. Halleluja. Halleluja. Воздадим Богу славу. Lass uns Gott eine große Ehre geben. За заповеди. Für die Gebote. Заповеди. Für die Gebote. Halleluja. И вот наша тема, она называется Старт. Und unser Thema heißt der Start. Durchstarten mit Gottes Möglichkeit. Durchstarten mit Gottes Möglichkeiten. Also Start, aber nicht einfach nur so ein Start, sondern mit Gott seinen Möglichkeiten. Also wir haben auch Möglichkeiten, ja. Aber hier ist die Rede über Gott seine Möglichkeiten. Du kannst selbst versuchen, lange zu leben. Das kann klappen, das kann auch in die Hose gehen. Man kann mit Gottes Möglichkeiten das machen. Und dort wird auf jeden Fall alles gelingen. Amen. Amen. Und wir starten in dieses Jahr hinein. Und der Herr hat uns in diese drei Bedeutungen, also drei Bedeutungen reingestellt. Also das ist die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft. Okay, in deinem Leben. 1, 2, 3. Also du hast schon gesagt und das ist bereits schon Vergangenheit. Die Zukunft liegt vor uns. Aber wir leben jetzt. Aber Gott selbst ist außer der Zeit. Er ist gestern, heute und in der Er ist gestern, heute und in Zukunft immer dasselbe. Schau her, Hebräer 1, der Vers 10. Wie interessant das ist. Du, O Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst dasselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Deine Jahre, твои лета не кончатся. Also deine Jahre nehmen kein Ende. Твои Бог лета не кончатся. Deine Jahre, Gott, werden nicht zu Ende gehen. Смотри, как все говорит, обветшает, все. Also sagt, alles wird vergehen. 11. Все обветшает. Also im Vers 11, alles wird vergehen. То есть и небо, и земля. Also Himmel und die Erde. Обветшает, как одежда. Wird veralten wie die Kleidung. Знаешь, небо уже все дырявое, ты в курсе, да? Weißt du, der Himmel ist bereits schon voller Löcher, das weißt du bestimmt. Как дырки вот от also одежды. Also der ist voll verlöchert, also wie die Kleider, wenn sie alt sind. И Бог говорит, это все я сверну. Und Gott sagt, ich werde das alles zusammenrollen. И выкину. Und werde das wegschmeißen. Земля. Und die Erde und alle Werke auf ihr werden verbrennen. Er wird den Himmel zusammenrollen und wegschmeißen. Und das steht hier geschrieben. Du aber bleibst derselbe. Ты же останешься. Смотри, ты и я. Schau mal her, du und ich. Душа. Die Seele. Вечная субстанция. Das ist eine ewige Substanz. И Бог. Und Gott. Вот это все, что останется. Das ist alles, was übrig bleibt. Из того, что мы сегодня видим. Über, von dem, was wir heute alle sehen. Только вот эти. Nur diese Dinge. Души. Seelen. И Бог. Und Gott. Вот это вечные субстанции. Das sind die ewigen Substanzen. А все остальное Бог выкинет просто. Und alles andere wird Gott einfach wegschmeißen. Мы отмечали сейчас Новый год. Und wir haben jetzt Silvester gefeiert. Люди отмечали. Die Menschen haben das gefeiert. И факт тот, что для большинства из них ничего не изменится. Und die Tatsache ist, dass für die Mehrheit von ihnen wird nichts verändern wird. В жизни. Also in ihrem Leben. Точно так же будет все как раньше. Das wird wieder das so sein wie früher. И 1 января это только дата в календаре. Und der 1. Januar ist einfach nur ein Datum im Kalender. Поэтому Библия она не празднует даты. Deswegen feiert die Bibel keine Daten. Daten sind nicht wichtig. Daten sind они не важны. Да, Библия празднует только события. Die Bibel feiert nur die Ereignisse. Konkrete события. Also konkrete Ereignisse. Которые произошли в жизни людей. Die in den Leben von den Menschen passierten. Пасха произошла. Zum Beispiel Ostern. Люди вышли и Библия празднует. Die Bibel feiert das und die Menschen feiern das auch. Иисус родился. Jesus wurde geboren. Небо празднует. Der Himmel feiert. Грешник кается. Ein Sünder bekehrt sich. Ангелы веселятся и танцуют. Die Engel freuen sich und tanzen. И когда мы меняемся, вот тогда происходит праздник. Und wenn wir uns verändern, dann passiert ein Fest. И Новый год только тогда праздник, если мы в этом новом году изменимся. Und ein neues Jahr ist da, wird dann erst zu einem Fest, wenn wir uns verändern. И если у нас есть развитие. Und wenn wir eine Entwicklung haben. Знаешь, можно праздновать и радоваться и друг другу пожелать то и другое, третье. Weißt du, man kann sich freuen, man kann feiern, man kann einander gute Dinge wünschen. А небо только тогда начинает радоваться, когда есть развитие. Aber der Himmel fängt an, sich erst dann anzufreuen, wenn eine Entwicklung passiert. Спроси соседа, ты понял? Sag zu deinem Nachbarn, hast du, oder frag ihn, hast du es verstanden? Jemand sagt, ja, ich habe verstanden. Also ich werde eine Entscheidung treffen. Ich verändere mich. Ich werde besser sein. Ich werde jetzt jeden Tag Bibel lesen. Und jeden Tag am Tag beten. Да, это классное решение. Ja, es ist eine klasse Entscheidung. Если она будет, если она продлится хотя бы неделю. Wenn es wenigstens eine Woche lang andauert. Потому что в понедельник, denn am Montag, у тебя появятся заботы. Wirst du Sorgen bekommen. И тебе надо будет пойти в магазин. Du wirst einkaufen gehen müssen. И ты еще что-то найдешь, чем заняться. Und du wirst immer etwas finden, womit du dich beschäftigen kannst. И во вторник ты скажешь, я буду 2 часа молиться. Und am Dienstag würdest du sagen, ich werde 2 Stunden jetzt deswegen beten. Also für Montag auch mit. Aber am Dienstag wirst du eine Menge Arbeit haben, Menge Sorgen haben. Und so kommst du im nächsten Sonntag in die Kirche und sagst Gott, Herr, vergebe mir. Meine Entscheidung kam nicht zustande. Почему? Wieso? Потому что решение, которое ты принял, дьявол постарается всегда разрушить. Denn die Entscheidung, was du getroffen hast, wird der Teufel versuchen, sie immer zu zerstören. Он сделает все, чтобы ты это решение не выполнил. Der wird alles dafür tun, damit du diese Entscheidung nicht in die Tat umsetzen kannst. У меня тема называется 5 оправданий. Also mein Thema heißt 5 Rechtfertigungen. Чтобы не сделать изменения. Um keine Veränderung zu verwirklichen. Но я чувствую, что мы не сделаем этих 5 оправданий. Aber ich fühle, dass wir diese 5 Rechtfertigungen nicht durchmachen können. Не получится. Das wird heute nicht klappen. Времени нет. Wir haben keine Zeit mehr. Но дьявол, он придумал 5 оправданий. Aber der Teufel hat 5 Rechtfertigungen sich ausgedacht. И хотя бы 2, наверное, мы сегодня узнаем, да? Und vielleicht versuchen wir wenigstens 2 davon zu erfahren. Знаешь, первое оправдание. Weißt du, die erste Rechtfertigung? Это ложь. Das ist eine Lüge, когда люди говорят, wenn die Menschen sagen, или Бог говорит, oder Gott sagt, изменяться сложно. Sich zu verändern ist schwierig. Schwierig, schrecklich schwierig. Это ложь. Das ist eine Lüge. Это дьявол придумал. Das hat der Teufel ausgedacht. Изменяться легко. Sich zu verändern ist leicht. Скажи, легко. Sag mit mir leicht. Leicht. Es ist leicht. Bitte leicht, sag das mal zusammen. Скажи легко. Leicht, вот так вот. Also so einfach, Come. Leicht. Zack. Hey. В один момент. In einem Moment. Можно измениться. Kann man sich verändern. Изменения это легко. Veränderungen sind leicht. Как это происходит? Wie geschieht das? Мы сейчас не будем открывать, включать Библию. Wir werden jetzt die Bibel nicht öffnen. Ты знаешь, что написано. Aber du weißt. Он есть Альфа и Омега. Dass er das Alpha und das Omega Начало ist. И. Dass er der Anfang und das Ende ist. Он начало. Er ist der Beginn, der ist der Anfang. Знаю, Бог начало. Weißt du, Gott ist der Anfang. Всех начал. Von allen Anfängen. И вот начало, если ты хочешь что-то новое. Und der Anfang, wenn du etwas Neues willst. Новое начало. Du willst ein neues Beginn. Оно берет своим источником Бога. Das nimmt Lauf in der Quelle Gottes. Настоящее новое начало. Also echte neue Anfang fängt im Himmel an. С твоих отношений. Mit deinen Beziehungen. И когда мы перестаем сопротивляться Богу. Und wenn wir aufhören, Gott zu widerstehen. Все, начало. Dann ist alles, dann ist der Beginn da. Dann ist der Anfang da. То есть перестань сопротивляться Богу. Also hör auf, Gott zu widerstehen. И у тебя будет новое начало. Dann wirst du einen neuen Beginn haben. И Яков, он был такой парень. Und der Jakobus war so ein Bursche. Его характер был не очень простой. Also sein Charakter war nicht so einfach. Его имя уже означало обманщик. Also sein Name bedeutete schon ein Lügner. Lügner, представляешь, вот с таким also, именем жить. Stell dir vor, mit so einem Namen zu leben. Lügner. Ein Lügner. Hallo Lügner. Здравствуйте, я Лügner. Hallo Lügner. Okay. Вот с таким характером он родился. Also mit so einem Charakter ist er geboren. И с таким именем жил. Und mit so einem Namen hat er auch gelebt. И вдруг однажды. Und plötzlich eines Tages. Бог встретился с ним. Hat Gott ihn getroffen. Ему было, не знаю, 15 лет. Ich weiß nicht, er war vielleicht 15 Jahre alt. За одну секунду. In einem Moment. Его жизнь изменяется. Verändert sich sein Leben. Он получает новое имя. Er bekommt einen neuen Namen. Яков становится Израилем. Der Jakob wird zum Israel. Израиль, это означает воин Божий. Воин Божий. Er heißt der Krieger Gottes. Вот это изменение. Und das ist eine Veränderung. В одну секунду. In einer Sekunde. Начало. Das ist der Beginn. Знаешь, в начале сотворил Бог. Weißt du, am Anfang hat Gott geschaffen. В начале сотворил. Am Anfang schaffte. Бог творит. Gott schafft. Начало. Gott schafft в твоей den Beginn, жизни. Den Anfang in deinem Leben. Если ты хочешь новое начало, wenn du einen neuen Anfang haben möchtest, тебе нужно с ним договориться. Dann musst du mit ihm was vereinbaren, musst du mit ihm absprechen, okay, его, und ihn einschalten, damit dieser Anfang auch geschieht. Gott ist für jeden neuen Anfang zuständig. Он ответственный за все новые начала. Der ist verantwortlich für alle neue Anfänge. Поэтому начни поддаваться Богу. Deswegen fange an, Gott sich hinzugeben, nachzugeben. Сдавайся. Also ergebe dich. Сдавайся. Ergebe dich. Сдавайся. Ergebe dich. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Бог, я сдаюсь, Господь. Okay? Ja, ich gebe mich dir ich hin. Ich ergebe mich. О, это все, что тебе надо делать. Das ist alles, was du machen sollst. Не борись с Господом. Hör auf, mit Gott zu kämpfen. И Яков тоже пытался там бороться, помнишь? Also Jakob hat auch versucht, mit Gott zu kämpfen. И Господь ему там ножку подвернул чуть-чуть. Und Gott hat ihm sein Füßchen ein bisschen umgeknickt. И он хромал потом. Und er hat dann später gehinkt. Also sein ganzes Leben lang, damit er das sich immer никогда. Wieder erinnert und niemals vergisst. Да, Господь, он так просто меняет жизнь. Gott verändert so einfach das Leben. Поддавайся Богу. Ergebe dich Gott, gebe ich ihm hin. Люди говорят, эй, перестань грешить. Die Menschen sagen, hey, hör auf zu sündigen. Брось свои привычки. Lass deine Gewohnheiten. Я тебе это не говорю. Ich sag das dir nicht. Я тебе просто говорю. Ich sag dir einfach. Перестань сопротивляться Богу. Hör auf, gegen Gott zu kämpfen и und sich zu widerstehen. И все. Und das war's. И все. Und das war's. Эти привычки сам забудешь потом. Und du wirst dann diese Gewohnheiten selbst vergessen. Все то, что тебя привлекает, не будет привлекать. All das, was dich vorher angezogen hat, wird dich nicht mehr anziehen. Das war ein schwacher Amen. Amen. Amen. Amen. Поддавайся Богу. Gebe dich Gott hin oder ergebe dich. Вот это самая лучшая позиция перед Богом. Das ist die beste Position vor Gott. Я сдаюсь. Ich ergebe mich. Бог, я сдаюсь. Gott, ich ergebe mich. Okay. Okay. Вот это и есть изменение, уже изменение. Genau, das ist die Veränderung in deinem Leben. И второе оправдание. Und die zweite Rechtfertigung, которое дьявол придумал. Das Teufel sich ausgedacht hat. Оно такое похожее. Das ist so ähnlich wie das erste. Когда люди говорят, на изменение нужно много времени. Dass die Menschen sagen, für die Veränderungen braucht man viel Zeit. Неправда. Stimmt nicht. Ты это уже увидел сейчас, да? Das hast du jetzt schon bestimmt gesehen. Они происходят быстро. Sie geschehen schnell. Потому что это откровение. Denn das ist eine Offenbarung. Свет включился. Und plötzlich geht das Licht auf. Бам! Бам! Человек сидит на унитазе. Der Mensch sitzt auf dem Klo. В тюрьме. In Gefängnis. И вдруг видит текст Библии. Und plötzlich sieht er ein Text aus der Bibel. Вы свет миру. Ihr seid das Licht für die Welt. Ja. Ich? Свет. Ich bin das Licht. Какой же я свет? Was bin ich denn für ein Licht? Одна секунда. Eine Sekunde. Жизнь убийцы. Das Leben von einem Mörder wird zu einem Leben von einem Mitarbeiter Gottes. Историю, да? Kannst du dich bestimmt erinnern an diese Geschichte? Одна das war innerhalb von einem Augenblick.